Ey, Mann. Ah, oh, ich war total im Stau. Ich war total im Stau. Das war der Wahnsinn. So, aber jetzt bin ich hier. Ja, und ich sag tschüss, weil ich habe nämlich schon seit einer Dreiviertelstunde Feierabend und den genieße ich jetzt auch. Den hast du verdient. Charlie, viel Spaß mit deinen Hörern. Hörer, viel Spaß mit Charlie und nicht so viel Blondinenwitze. Ihr wisst, ich bin blond, ne? Und macht's gut. Ciao. Tschüss, Lars. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Celebrate ganz neu. 22.46 Uhr bis gleich. Hallo Nachtschwärmer. Ich schlage vor, das Gewinnspiel machen wir dann kurz nach der vollen Stunde. Das ist nämlich ein längeres Gewinnspiel und es reicht dann sonst nicht mehr. More music and more variety. Radio Regenbogen. All hits, all the time. Pop Power Station. Jetzt gibt's eine neue Vorstellung. Die ganz neue Bee Gees, The Prince of Rap.

Ich glaube, an den Song müssen wir uns erst gewöhnen, ne? Rennseidel Joe, Marky Mark. Nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. If you know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow. Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Morgen, Samstag, 11. Rottenburg-Wurmlingen in der U-Landhalle. Und im Elsass in Seebach, in der Festhalle Seebach. Eine Woche später, am 18. Trochtenfingen. Niedereschach bei Rottweil-Schwenningen, Festhalle und Zellweierbach, auch Festhalle. Und Hunsbach im Elsass. Dann zwei Wochen später die Regenbogenfeten. Da haben wir noch mehr davon nachher. On the road again. Do you want to dance? It shouldn't be a problem. Wait for my instructions. Come on, come on, make a move, make a move. Jetzt kommt gleich das Wetter, da verkehren die Nachrichten und dann geht's weiter. Wir blenden uns jetzt aus und erwarten Sie in wenigen Minuten zu einer weiteren Folge von Charlie 2000. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Welle? Und das war's jetzt wirklich. Abblenden! Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Radio für Nachtschwärmer. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich immer. Faschings- und Fasnetzeit. Hier geht was los, da bleibt kein Auge trocken. Klaus Dieter, setz einen halben ab. Jetzt kommt's! Das Böse ist immer und überall. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat

Sound hier. Finde es wunderbar. Ich kann mir dabei immer ganz befreit in die Hose machen. Der Wahnsinn! Und das Ganze wird auch noch live übertragen. Was für eine Blamage. Der Wahnsinn! Da fliegen euch die Sicherungen raus. Alle Hände nach oben! Come on! Weiber, Weiber! Weiber, Weiber! Weiber, Weiber! Kannst du mal die Bass dran mit einschnappen? Man danach Worte nach Schwemmer. 23.15 Uhr. Die Spaßversion von Hyper Hyper. Weiber, Weiber. Das ist wieder hart. Und wer heißt der Interpret? Natürlich Macho, ganz klar. Alles klar, jetzt kommt unser Gewinnspiel. Want to hear some more? Contact Sean Bell at Entertainment and Media. Radio. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spaß. Ein Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten. Action ist Freitagabend. Action ist Action-Pack. Freitagsabends. Freihaus. 01388000. 22.23 Uhr. Hier ist unser Gewinnspiel und wir suchen 5 Interpreten. Die haben wir längst schon gehabt. Aber jetzt machen wir noch 2 dazu. Rock on. When we come together, we make Meine Leitungen glühen natürlich wieder. Ich gehe mal kurz rein. Gewinnen wir jetzt mal, Charlie. Klar, Charlie. Charlie! Charlie? Klar mache ich Charlie. Dankeschön, Charlie. Hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht süchtig. Alles Quatsch. Dann mach ich Sonntagabend Blasmusik. Immer nur dasselbe Stück. Da, da, da, da. Hey, hey. Tanze mit mir in den Alle anderen auflegen, wir machen kurz nach halb das nächste Gewinnspiel. Wir haben keinen Aufwand, keine Mittel gescheut. Volle Power nach 22 Uhr. Ah, wann kannst du losgehen? Ich kann es kaum erwarten. Los geht's, die Ohren anlegen und dann schneller. There's some Disco-Fans in here schon mal vor zwei Wochen war das noch ein Geheimtipp für manche jetzt noch, aber das ist ganz böse im Kommen. Star Wars Disco Fans. Charlie 2000 präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Ja, in dem Stau war ich auch drin. Hallöchen, liebe Bundesbürger. Winke, winke. 2000. Ist doch immer wieder das Schönste. Analoge schmeißt die Ockel an. Wo kommt ihr denn her? Aus Weinhausen, bitte sehr. Ziehen der Techno-Raver dran. Hey Leute, macht die Leitung frei. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Power Play. So, jetzt hole ich das erste Gewinnspiel nach von der ersten halben Stunde. Achtung, alles aufpassen, wir fangen an. Ja. Switch into Party Program. Well, all right, watch out, watch out. 0138000, 5 Interpreten. Radio Regenbogen, wir sind in unserem Gewinnspiel. Und El, du bist da als arg enttäuscht, dass ich ein bisschen später dran war heute, El, oder? Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Alles klar, El. Jetzt machen wir noch einen Interpret dazu. Dann möchte ich es wieder wissen. Also, das weiß doch wohl jeder. Ruf mich an, 0138 8000. Moment mal, was geht denn hier ab? Was für eine verrückte Party ist das eigentlich? Oh, der Wahnsinn! Sie tun, was sie wollen, nie das, was sie sagen. Der Verstand wabbelt, ist es nicht so? Wahnsinn. Abschalten verboten. Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty. And I want my favorite DJ to give everybody the word. Der Wahnsinn. Immer am Rande des Abgrunds. Der Wahnsinn. Well, everybody's heard about the bird. Chi sono te lo dico se ci penso su, telefono staccato qualche cosa in più. Amore mi dicevi come accarezzavi, spaghetti con caffè già stato consumato. Mentre questa serata stava per finire, pensavo c'è il momento in cui ti rimorchiamo. Poi hai detto, e shabak cane auto. Yammer, yammer, yammer, gonfei ya. Yammer, yammer, yammer, gonfei ya. Puli, puli, puli, pula, puli, puli. Ah, hey, haha. Hallo Nachtschwimmer, seid ihr noch da? Jetzt habe ich in der Leitung. Wen habe ich in der Leitung? Ich frage mal. Hallo, hier ist der Markus aus Mannheim. Jawohl, Markus, lass mal fünf Namen los hier. The Grid. Ja. TNN. Ja, TNN. General Bass. General Bass. Capella. Richtig. BJ, Prince of Rap. Hey, genau, ist ja ganz einfach. Super. Okay. Yo, that's the disco hit. Und jetzt leid, macht's auf. Jetzt kommt die volkstümliche Hitparade. Bauer Cotton Eye Joe singt uns ein und das geht so. Hier ist ne geile Show im Stroh. So geht das Lied von Cotton Eye Joe. Hier ist Bauer Cotton Eye Joe singt uns ein und das geht so. Hier ist ne geile Show im Stroh. So geht das Lied von Cotton Eye Joe. Und das geht so. Hier ist ne geile Show im Stroh. So geht das Lied von Cotton Eye Joe. Hier ist Bauer Cotton Eye Joe. Singt uns ein und das geht so. Hier ist ne geile Show im Stroh. So geht das Lied von Cotton Eye Joe. Cotton Eye Joe singt uns

Now or never, here it comes. Nachtschwärmer Spezial. H-Blocks, ganz stark im Kommen. Nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Ja, jetzt kommen die Termine von Charlie 2000 on the Road im weiten Radioland. Und zwar morgen am 11. Februar in Rottenburg-Wurmlingen in der U-Landhalle. Da bin ich selbst. Und im Elsass in Seebach. Eine Woche später am 18. Trochtelfingen, das ist auf der Alp. Riesengroße Halle übrigens. Niedereschach zwischen Rottweil und Schwenningen. Und Zell-Weierbach bei Offenburg. Elsass in Hunsbach. Und allen schönen Dank, die letzte Woche in Friesenheim waren, in Wiel, in Rottweil, in Zöllingen und in Beinheim. Hey Leute, diesmal ist der Blue Box Banking Club in Sinsheim auf der Brave Zone am 25.02. mit dabei. Auf zwei Aeras gibt es Programm reichlich, unter anderem mit DJ Gizmo, Andy Dux, Robotnico, Lucky Spin, DJ Norman on the Shark und viele andere. Live-Musik mit Sons of Ilsa, Happy Rivers und PCP. Außerdem könnt ihr dort die einmalige Multicolor Laser Waterscreen Show erleben. Wir verlosen heute Nacht noch bei mir hier 5x2 Karten für den 25.02. in den Messehallen in Sinsheim. Spaceman Mission Number 99. Course to galaxy Proteus. The planet is now in front of me. No intelligent forms of life. I repeat, no intelligent forms of life. I repeat, I repeat, I repeat, I repeat, I repeat. The planet emanates only music. Music everywhere. The Spaceman. Immer freitags von 22 bis 2 Uhr ist der Charlie 2000 hier bei Radio Regenbogen. Jetzt kommt das Wetter, die Nachrichten und der Verkehr. Und dann geht's wieder weiter. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Also kein Grund zum Weinen. Radio von hier, Radio. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Ist wieder da. Charlie! Ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Hallo Nachtschwärmer. Es liegt Paprika in der Luft. Hey. Hallo Blondinen. Ja. Ihr kommt auch noch dran. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Charlie, das folgt. Hallo El Bundy. Well, warum tut sich denn nichts? Kommt gleich. Du musst eben noch Geduld haben. Oje, oje, El. El, hast du Probleme? Ich will aber nicht wieder enttäuscht werden. Es ist gleich soweit. Vertrau mir. Da wird sie lange warten müssen. Das ist er also, der ganz alltägliche Wahnsinn nach Mitternacht. Full Power. Attention. Tell me what? Schnallt euch an. Love is all around. Love is all around. Love is all around. Love is all around. Everywhere you look, love is all around. See it in the eyes of a mother and a child. See it in the eyes of a friend. Love is all around. Love is all around. Your love is all around. Arms are boom, arms feel weak. My head is exploding every day of the weekend. He can't sleep cause your body's so sweet. Put your hand to my heart, can you feel the beat? You don't wanna forego with that sexual healing. When I hold your hand, then I get this feeling. You're the only one, feel so proud. Sweet, sweet girl, your love is all around. We'll be right back.

Rivers Nature, Words of Happiness. Jetzt ein paar Worte zu Radio Regenbogen Fäden. Sendung wird diese so groß, dass man drei Fäden machen muss. Nachschauen, habt ihr das gewusst? Am 23. in der Stadthalle Freiburg, 23.02. 24. Rosengarten Mannheim und 25. Europahalle Karlsruhe. Und mit dabei sind bei allen drei Inner Circle. Wer kennt ihr nicht? Natürlich DJ Bobo. Corona. Water Girls. Worlds Apart. Masterboy 24/7. Mr. President. Jamon Spoon. Kim Sanders. Dann in Mannheim und Freiburg ist leider nur da XXL. Coolman Peter Steiner. Und in Freiburg ist noch Modo 1-2 Polizei dabei. Und in Karlsruhe Loose Electric. Nachschau mal, sichert euch eine Karte. Ruft tagsüber an 0621 Mannheim 375200. Ich wiederhole 0621 375200. Und der liebe Charlie ist auf allen drei Veranstaltungen dabei. In Mannheim bin ich im Musensaal, da lege ich schon ganz früh los. In den anderen Veranstaltungen komme ich nach den Künstlern dran auf die Bühne. Aber eine höllische Party. Wie bringt man die Augen einer Blondine zum Leuchten? Ganz einfach, man hält ihr eine Taschenlampe ans Ohr. Ihr meint, der war nicht so gut? Gut, haben wir noch einen? Was sind zwei Blondinen in einem Auto? Antwort: Ein Dumm-Dumm-Geschoss. Ein Dumm-Dumm-Geschoss. Oh je, es gibt ja wieder keine Ruhe da. Ja, ist ja schon gut. Ich warne dich, Freund. So gut war der doch wieder auch nicht. Us back together again. Ich habe gerade die falsche Telefonnummer durchgesagt. Ich habe eine 3 vergessen. Nochmal 0621 337 5200. Nochmal 337 5200. Sicherheit furchtbar. Arriba! arriba, arriba. Jetzt, jetzt haben wir Spezialfrage. Das ist ein Narrenmarsch aus dem Alemannischen. Wie heißt der? 0138 8000. Das ist ein ganz traditioneller Faschingsmarsch aus dem Alemannischen. Wer weiß das? Ich gehe mal in die Leitung. Wen habe ich gerade jetzt in der Leitung? Hallo, hallo, hallo, hallo, Nachtschwärmer. Jetzt mal schauen. Wen habe ich jetzt in der Leitung, bitte? Christian aus Emmendingen. Ja? Ist das nicht schuldig? Aus Elsach. Nein, ist er nicht. Tschüss. Der Nächste. Wie heißt dieser Narrenmarsch? Wen habe ich dran? Aufgelegt. Weiter geht's. Wie heißt dieser Narrenmarsch? Hallo, wen habe ich in der Leitung? Wie heißt dieser? Hallo. Ja, bitteschön. Wie heißt dieser Narrenmarsch? Er weiß es nicht. Weiter geht's. Wie heißt dieser Narrenmarsch? Hallo. Alle Leitungen voll, aber keiner weiß es. Radio Regenbogen. Wie heißt dieser Narrenmarsch? Der Kölner Fasnetzmarsch. Der Kölner... Du schreibst das 100-mal in Normschrift. Nie, nimmer. Radio Regenbogen, wie heißt dieser Narrenmarsch? Hallo, wen habe ich? Radio Regenbogen, wie heißt dieser Narrenmarsch? Hallo? Ja, bitte? Martin aus Offenburg. Ja? Das ist der Rottweiler Narrenmarsch. Yay, genau, der Rottweiler Narrenmarsch. Das ist richtig. Bleib dran. Oh. Yes! Yes! Er hat gewonnen. Das ist eine super Stimmung. Wir grüßen Sie mit einem dreifach donnernden. Come on, no, break it down. Hit it. Check this out. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Stufe 1. Stufe 2. 3. 4. Ihr macht mich ganz verrückt. 0:30 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice mit einer Meldung. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe Durlach und Bruchsal. Unfall, 10 Kilometer Stau. Die Unfallstelle ist geräumt zwischenzeitlich.

Kennt ihr die noch schon mal? Die sind auch bei der Regenbogenparty-Fete dabei. Hier ist unser Gewinnspiel. Das sind die Superschlacken. 0943, Radio Regenbogen, hier ist unser Gewinnspiel. Wer mitmachen will, 0138 8000 anrufen. Der muss mir 5 Interpreten sagen von diesem Zusammenschnitt, der gerade hier läuft. Ah, es kommen aber noch mehr. Hey, 2, 3. Wir haben schon meit mehr als 5 hier und ich kann wieder nicht aufhören. Super stark. Okay. Jetzt möchte ich's wissen, Nachtschwärmer. 018 8000. Nimm 2. Charlie 2000 und Blue Box Banking. Geht ab wie eine Rakete. Jetzt gehe ich in die Leitung rein. Ich habe dran in der Nähe von Pforzheim aus Straubenhardt den Hans-Jörg aus 28. Hans-Jörg, hallo. Servus. So, Hans-Jörg, sprechen wir uns mal 5 von der Breten vor. Kiss, Blue Monday, Weather Girls, Amy Stewart, K2, TNN, Yasuo und Eurythmics und Bronski. Da fällt mir nichts mehr ein. Das ist richtig. Hey. Absolute Spitze. Dankeschön. Hey. Kann ich noch fragen? Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Yeah. Yeah. Hier geht was los, da bleibt kein Auge trocken. Klaus Dieter, setz einen halben ab. Jetzt komm! Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Okay. Das ist Gogo Radio. Excellent. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Kill a damn fly. The fly is dead. Yeah! The fly is dead, the fly is dead, the fly is dead, yeah! Yeah! Hallo Nachtschwärmer. Bei Bandis geht's wieder rund. Übrigens kommt demnächst, in den nächsten 2-3 Wochen, wenn ich richtig gehört habe, wieder eine Bandi-Night bei RTL. Aber vorerst mal hier. L. Schuhverkäufer, größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Du hast wieder Probleme, deine Frau ist wieder unzufrieden mit dir. Du hast wieder Probleme. Sogar Fred Flintstone hatte seine 1-2 Tage. Ja, Fred Feuerstein, aber der war immer besser drauf wie du. Ich bin nicht so ein Mann wie Fred Flintstone? Nie im Leben. Tradition, mein Junge. Die Bandi-Männer waren immer für eines bekannt. Den Sexdrang eines Furunkels? Genau. Ich möchte mit dir auf dem Küchentisch schlafen. Ich möchte auf dem Küchentisch frühstücken. Ehrlich, meines Ernst. Ich will Sex. Peg, wie lange sind wir verheiratet? 40, 50 Jahre? Und haben wir nicht 2 Kinder? Ja. Dann ist meine Arbeit getan. Das ist Al Bundy. Bundy, Bundy, Bundy, wir wollen noch mehr Bundy. Tja, jetzt reicht's aber, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Hilfe, Hilfe. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Bloß nicht. Sonnachtschwimmer. Doch der Feuerstrahl, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Ah, Abend. Am Freitag. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Es ist soweit. Sie ist da. Die Sendung, die keiner hören will. Das schlechteste Ausfälle. Flops. Peinlichkeiten. Entschuldigung. Das schlechteste. Die Sendung mit miesen Preisen, lausiger Musik und einem erbärmlichen Moderator. Charlie. Das schlechteste. Echt. Es. Dreams make a wish come true. I'll keep your dreams alive. Dream, dream on. Your dream will come alive. Come on, dream on. Come on, dream on. Come on, dream on, boy. Your dream will come alive. Come on, dream on. Come on, dream on. Come on, dream on, boy. Your dream will come alive. Your dream will come alive. Your dream will come alive. Once again, it's on. Come and join. Here to remind you, got the dream. Freitagabend, Nachtschwärmerzeit. Und wir haben heute jede Stunde ein Gewinnspiel. Ganz viel Spaß. Blondie ist dann auch wieder dran. Und mein Freund L. Die rufen schon wieder im Hintergrund nach ihm. Bandi, Bandi, Bandi, Bandi. Bandi. Ja, das kommt noch. Hey, das ist ja eine gute Sendung für dich, Charlie. Sandmännchen. Nein, bestimmt nicht. Nun geht's tierisch los. Tja, jetzt kommt einer, den werden wir nächste Woche noch richtig kennenlernen. DJ Bobo.